Ihre Augen füllten sich mit Blut. Bald würde sich Schwärze ausbreiten in ihr. Stahlmann hob vor ihr die Hand. »Sachte, sachte«, sagte er, »atme tief und gleichmäßig.« »Ich kann nicht«, hörte sie sich sagen. »Halte es aus, es ist immer noch kühler draußen als in dir«, sagte er. »Lass dich einschläfern von der Maschine, dieses metallische Rauschen, dieses Rollen und Hämmern.« Stahlmanns Gesicht, platt gedrückt an der Glasscheibe. Er hatte darauf bestanden, ihr und Wallström nach Göteborg zu folgen. Funk und Arndt hatten abgeraten, doch er war aufgetaucht vor der Tür des Abteils, kurz nach Abfahrt des Zugs, grinsend, da sie eben übers Bollwerk vor der Altstadt und zum Hornsignal hinein in den Tunnel fuhren. Als es hell wurde, war Stahlmann verschwunden. Hudinge, Tullinge, Tumba, die Vororte flogen vorbei, die Räder trommelten auf den Schienen, und Stahlmann, wieder draußen im Gang, seine gedrungene Gestalt hin und her geschüttelt, er blieb stehen, mit wehendem Haar, am geöffneten Fenster. Der Schaffner kam. Ihr stockte das Herz. Mit lachend verzogenem Mund reichte er ihm den Fahrschein. Das Knipsen der Zange. Schon ging der Schaffner weiter. Sie streckten ihm ihre Scheine entgegen, standen dann draußen zusammen, selbst wenn er von allen der am meisten Gefährdete war, er, den die Polizei seit mehr als einem Jahr suchte, fühlte sie sich doch immer geborgen in seiner Nähe. Auch nach ihr wurde vielleicht schon gefahndet. Sie wusste, dass sie von Fahlander, dem Kommissar, der sie vor anderthalb Jahren verhaftet hatte, seit ihrer Freilassung unter Aufsicht gehalten worden war. Er, Lundquist und Lönn, die drei Spezialisten, von Möller, dem Sozialminister, beauftragt, die Überwachung der politischen Flüchtlinge zu leiten, diese drei nach Bedarf vieldeutig schweigenden oder einschmeichelnd geschwätzigen Lakaien standen auch im Dienst der deutschen Hierarchien, versorgten diese mit Informationen, ließen sich gern in Berlin empfangen. Diese Quälgeister und Übermenschen hatten dort ihren mit neuestem Foto versehenen Steckbrief übergeben. Sicher war es ihnen jetzt, fast einen Monat nach ihrer Abfahrt aus Stockholm, längst bekannt, dass sie nicht mehr in ihrem Zimmer am Haggerstenweg wohnte. Bestimmt war Lindner, mit der sie die Wohnung in Asbudden geteilt hatte, verhört worden, und Fahlander hatte sie den zuständigen Behörden in Deutschland als vermisst gemeldet. Am Abend des 11. Juli, als sich ihnen an der Kieler Förde das Boot des Lotsen näherte, holte Swerth sie ab und führte sie durch den Laderaum an den gestapelten Kisten vorbei zum Vordeck, wo sie durch die enge Luke, deren Deckel Swerth über ihr wieder zuschraubte, die schmale Leiter hinab in den Ballasttank kletterte. In dem Behälter am Bug, auf dessen Boden das Wasser schwappte, würde sie während der Fahrt durch den Kieler Kanal die Nacht über, vielleicht noch einen Teil des kommenden Tages, bleiben müssen. Sie war mit Essen und Kaffee in einer Thermosflasche versorgt worden, mit einer Taschenlampe und einem Riemen, mit dem sie sich an der Leiter festschnallte, um nicht, sollte sie einschlafen oder ohnmächtig werden, in die Tiefe zu gleiten. Würde Wasser in den Tank gepumpt, so hatte sie hinauf zum Lukendeckel zu klettern. Obwohl sie sich doch über den Zeichnungen und vor einem Modell mit allen Einzelheiten dieses Raums bekannt gemacht hatte, war das Eingeschlossensein in dem spitz zulaufenden Gehäuse, der Geruch von öligem, abgestandenem Seewasser, der Lärm beim Abrollen der Ankerwinde nicht vorstellbar gewesen. Mit Wallström und Henke war sie kurz vor der Reise im Stockholmer Seefahrtsmuseum gewesen. Dieser edle Bau mit den weißen, weit ausholenden Flügeln von der runden Mittelhalle her, mit dem hellgrünen Kupferdach, an der abgestuften Wiese, auf der Kinder spielten, am Tiergartengewässer voller Kanus und Segelboote, und sie drinnen umhergehend zwischen den kühnen Galionsfiguren, den aufgebauten Staatskajüten, mit den altertümlichen Kapitänen und Admirälen, den Mannschaftskäuern der Viermaster, den wundersamen Modellen der Brigs und Fregatten, dann im Keller die Handelsschiffe im Querschnitt. Sie hatte vergessen, was Henke ihr geraten hatte, sich Wachspfropfen für die Ohren mitzunehmen. Die Feinheit des Modells, dieses traumhaften Spielzeugs mit den winzigen eisernen Leitern, der zierlichen Kette, die sich vom Ankerspiel durch ein Rohr kommend oberhalb des Trimtanks ringelte, mit den glatt bemalten, von den Reihen der Nietbolzen in der Größe von Stecknadelköpfen durchsetzten Wandstücken, hatte sie den schartigen und verbrauchten Lastträger, der durch Stürme und brennende Sonne von Hafen zu Hafen zog, vergessen lassen. Jetzt saß sie drinnen in seinen Eingeweiden und hatte mit dem Eingepferchtsein, dem Donnern und Krachen, dem Gestank, dem feuchten Sog fertig zu werden, wie Henke, von dem auch nicht mehr darüber geäußert worden war, als dass es eben eng und laut gewesen sei. Die völlige Dunkelheit, sie hatte nicht gewagt, die Lampe einzuschalten, weil sie nicht wusste, ob es irgendwo einen Spalt gäbe, durch den das Licht dringen könnte, ließ den Sinn für die Zeit wieder schwinden. Seitdem sie vor Anker lagen, schienen Stunden vergangen zu sein, doch als sie auf die phosphoreszierenden Zeiger der Armbanduhr blickte, sah sie, dass es erst eine halbe Stunde später war. Plötzlich ertönten deutsche Stimmen. Scharf schnitten sie sich durch die eisernen Wände. Sie konnte nicht unterscheiden, ob sie vom Laderaum nebenan oder vom Deck her kamen. Die Stimmen drangen bis in die innersten Fasern ihrer Nerven. Doch sie stellte fest, dass sie sich nicht fürchtete. Es beunruhigte sie nicht, wie in den schwedischen Häfen, dass man sie festnehmen könnte. Sie war im Feindesland, im Krieg. Würde sie jetzt entdeckt werden, dann fiele sie als Soldat. Sie hatte getan, was getan werden musste. Sie schnallte den Gurt ab, stieg die Leiter hinunter, drängte sich, die Füße bis über die Knöchel im Wasser, in den Winkel des Bugs, wo sie vielleicht, wenn jemand einen Scheinwerfer durch die Luke richten sollte, unsichtbar bleiben würde. Um sich schmaler zu machen, streckte sie die Arme überm Kopf aus. Wüssten sie nur dort oben, welche Galionsfigur dieses ärmliche Schiff trug? Welche geschnitzte Schwester der Najaden und Sirenen, der Niobe und Nike, hier hinausfahren könnte aus dem Bug? Welche Windsbraut ihnen, deren Stimmen sich jetzt entfernten, entgangen war? Dann dröhnte, als würde das Schiff zerschmettert, die Kette auf sie nieder, und der Anker schlug in die Klüse, dass sie von der Schwingung des Eisens zurückgeschleudert wurde an die Leiter. Da blieb sie hocken, taub, glaubte, die Trommelfelle seien ihr geplatzt. Dann vernahm sie am Zittern des Metalls, dass die Schraubenwelle wieder rotierte. Nur wenige Schiffe fuhren ein in die Förde nach Holtenau, der übrige Konvoi hatte ostwärts beigedreht, Lübeck, Stralsund, Danzig entgegen. Wallström hatte ihr den Kanal beschrieben, mit den Doppelschleusen an der Einfahrt und Ausfahrt, den Schwärmen der Fesselballons darüber, den Steinquadern an den Böschungen des Flusslaufs. Durch die Tiefebene von Schleswig-Holstein würden sie fahren, vorbei an Sehestedt, Rendsburg, Breiholz, Schafstedt, Hochdonn, nach Brunsbüttel an der Mündung der Elbe. Sie hatte schon die Viehweiden, Marschen und Moore gesehen, die Gehöfte und Dörfer. Hatte sich vorgestellt, wie die Schiffe im Mondlicht durch die Wiesen glitten, als wieder Stimmen erschallten und Stiefel auf die Bohlen eines Laufstegs schlugen. Wie sie das kannte, diese Kommandorufe, dieses eilfertige Trampeln. Und sie war nur zufrieden, dass sie ihr Gehör nicht verloren hatte. Sie hörte die Stimme des Feinds, doch es war ihre Sprache. Ihre Kindheit und Jugend, die Jahre bis zur Flucht waren in dieser Sprache enthalten. Auch im Exil, 7 Jahre lang, hatte sie diese Sprache gesprochen. Das Land war ihr genommen worden, die Sprache nicht. Die Sprache besaß sie, das Land würde sich zurückgewinnen lassen. Jetzt waren plattdeutsche Laute zu hören. Arbeiter öffneten die Schleusentore. Vielleicht war einer unter ihnen, der nicht ihr Feind war. Die Stimmen weckten Vertrautheit. Trillerpfeifen und Befehle stellten die Fremdheit gleich wieder her. Sie würde sich einschleichen in dieses Land. Sie würde die Sprache des Landes sprechen, würde verleugnen, dass sie von draußen kam. 7 Jahre würden zwischen ihr und dem Land sein. Vielleicht aber würde sie Einzelne finden, denen sie zugehörig war. Sie hatte zu lernen, dass das von Grund auf Veränderte für sie zum Gewöhnlichen wurde. Bei keinem Schritt durfte sie zögern. Früher hatte sie sich vorstellen können, wie sie umherging in den Straßen der Städte. Henke hatte ihr sein Wiedersehen mit Berlin geschildert. Sie hatte geglaubt, dass auch sie zu den Zielen finden würde, die ihr genannt worden waren. Jetzt aber rückte die Landung, die doch schon nah war, in eine Ferne, die nicht mehr erreichbar schien. Und die Stadt, die sie vor langem verlassen hatte, kam auf sie zu. Sie war in Stockholm. Im kleinen Kreis der Gefährten, am letzten Tag, ging sie noch einmal die Adressen durch, die sie aufsuchen sollte. Das Bevorstehende war fassbar geworden. In Gedanken betrat sie die Bahnhöfe der Stadtbahn, ging die Stufen hinunter zur Untergrundbahn. In Gedanken umgab sie die Sprache, deren Worte jetzt vereinzelt, isoliert erklangen, schon wie ein Meer. Auch auf See waren die Häuser Berlins oft greifbar gewesen. Doch nun, da sie eingeschleust worden war in das Land, ging ihr alles verloren. Nur das Unbekannte umgab sie in ihrem rostigen Metallbehälter. Beim Surren des Triebwerks und Plätschern des Wassers schob sie sich in die Fremde hinein. Stockholm, nie war diese Stadt so luftig, so leuchtend gewesen wie jetzt, da sich die Schwärze um ihre Sinne legte. Wie im Traum, in tiefster Nacht blendende Farben entstehen konnten und in der Bewusstlosigkeit die Gedanken auf Wanderung gingen, bewegte sie sich in der Inselstadt, das Seemannshaus am südlichen Ufer, neben dem Fahrstuhlturm, erschien ihr das Heuerbüro an der Skepsbro, den Zollhäusern gegenüber. Übers Wasser blickte sie, wo der kleine weiße Fährdampfer durch Schwärme von Möwen zum Tiergarten fuhr. Sie vergaß immer wieder, worauf sie wartete, bis Wallström neben sie trat, ohne Nachricht. Täglich hatte er Erkundigungen eingeholt über Ankünfte und Abgänge von Schiffen, Mitteilungen entgegengenommen über die Frachte im Göteborger Hafen, aber entweder passte der Bestimmungsort nicht, oder aber die Zusammensetzung der Mannschaft war ungünstig. Und Svert hatte, nach der ersten Meldung aus Kristinehamn, wo sich die Reederei der Fern befand, noch nichts von sich hören lassen. Ihre Reise war beschlossen. Seit langem hatte sie sich darum beworben. Doch warum sie die Fahrt übernehmen wollte, darauf konnte sie, als Henke sie fragte, nicht antworten. Das war dort oben, am Sverweg, in seiner Gegend gewesen. Durch den Vanadis-Park waren sie gegangen, vorbei im Schwimmbad. Zu hören war das Klatschen der Leiber ins Wasser, das Prusten, das kreischende Gelächter. Vom Weg blickten sie hinunter zur Ecke der Döbelnsgatter, wo er wohnte. Und was für eine Frage, hat er gleich darauf gerufen. Man fährt, weil einer fahren muss. Henke war ihr im Wesen verwandt. Der hatte auf sein Glück vertraut, hatte sich gesagt, es werde schon gut gehen. Es sei einfach so, da liegt ein verwundeter Kamerad auf dem Feld und er muss herausgeholt werden. Mehr war es nicht. Einer musste es tun. Eine Woche vor Midsommer war es gewesen. Sie erinnerte sich genau an den Tag, den 16. Juni, denn am Abend hieß es, alles klar, in 3 Tagen geht's los. Und in diesem duftenden, hellgrünen Frieden hatte Henke ihr von Berlin erzählt, wie einer der Schwimmer dort. Hinter den Glaswänden musst du sein, musst dich stoßen durch dein Element, dann anstrengungslos gleiten, doch geübt, zu blitzschnellen Wendungen bereit, wie ein Seehund. Und er musste lachen bei diesem Vergleich, sah in diesem Augenblick mit seinem glänzenden, dunklen Haar wie ein Seehund aus und sein Gelächter hallte wieder in dem Hohlraum. Auch er hatte sich unterm Kasten der Ankerkette verborgen gehalten, vor Lübeck, während eines englischen Fliegerangriffs. Das könnte gleich wieder geschehen. Die Häfen und Transportlinien wurden jetzt fast jede Nacht bombardiert. Sie lauschte, ob das dumpfe Brummen der Flugzeugmotoren zu hören war. Doch es blieb still. Nur das Schürfen der Fender an der Wand des Schleusenbeckens, das Rattern der Gewinde an den Toren, das gedämpfte Anlaufen der Schiffsmaschine. Sie war nicht mehr sicher, ob sie nun erst die Schleuse in Holtenau verließen und einfuhren in den Kanal, oder ob sie längst tief ins Land gelangt und an eine der Zugbrücken gekommen waren, vielleicht an den Sumpfgebieten südlich des Wittensees. Stunden waren seit dem letzten Blick auf die Uhr vergangen. Die Frage, warum sie reisen wollte, hätte doch nahegelegen. Denn warum fuhren nicht die anderen, die seit langem vertraut waren mit den Verhältnissen im Land, die sie schon früher dort in geheimen Missionen aufgehalten, die im militärischen Kampf gestanden hatten? Zumindest Stahlmann war auf den Schlachtfeldern gewesen. Die beiden anderen, Arndt, Funk, hatten wohl eher zum Stab gehört, hatten geplant, die Partei gelenkt. Stahlmann hatte zu ihr gesagt, dass er nachkommen werde. Die Partei hatte ihm noch nicht die Genehmigung gegeben. Er wurde in Stockholm gebraucht. Auch Arndt und Funk hatten über ihre Absicht gesprochen, ihr nach Berlin zu folgen, sobald sie Nachricht von ihr erhielten. Ihre Aufgabe war es, den Funktionären den Weg zu ebnen, zu erkunden, ob es für sie möglich sei, im Land tätig zu werden. Es war ein ehrenvoller Auftrag. Die Führer der Partei mussten geschützt werden. Obgleich auch ihr Steckbrief bei der Staatspolizei lag, würde es ihr leichter fallen, unterzutauchen, als jene, auf denen ein hohes Kopfgeld stand. Ihr Verlust könnte, fasste man sie, hingenommen werden. Unten waren viele, wenige waren oben. Und je weniger es waren, desto unersetzlicher wurden sie. Auf allen Ebenen griffen die Aktionen ineinander, bildeten das Ganze der Partei. Und nie hätte sie unterscheiden können, ob die Arbeit von einem Mann oder von einer Frau geleistet wurde. Seitdem sie der Partei angehörte, hatte sie die unzähligen Frauen gesehen, die überall anspruchslos und selbstverständlich getan hatten, was getan werden musste. Die Partei aber wurde, trotz Rosa, trotz Zetkin, von Männern geleitet. Keine Frau saß im Zentralkomitee. Sie hatte gelernt, dass dies so sein müsse. Von alters her waren die Männer die Organisatoren gewesen. Sie wollte nicht aufsteigen. Es war Anerkennung genug, dass sie auf die gefahrvolle Reise geschickt worden war. Wenn die Beklemmung sie nicht losließ, so war das Eingesperrtsein in diesem Bunker daran schuld. Sie hatte nichts dagegen einzuwenden, dass die Weisungen von oben gegeben wurden. Oben befanden sich jene, die im Besitz der reichsten Erfahrungen waren. Auch die Männer erhielten ihre Befehle von oben. Über jedem gab es höhere Instanzen. Sie hatte sich für die Partei entschieden, die Männer in der Partei aber entschieden über sie. Die Männer sahen in der Partei ihr Werk. Die Partei war für die Männer der Boden, um zu wachsen. Sie gehörte zwischen ihresgleichen zu Namenlosen. Sie gehörte zu den Unscheinbaren. Die Männer wollten sich entfalten. Auch die Männer wollten der Partei ihr Bestes geben. Dabei aber rangen sie untereinander um Vorrechte. Sie wollte die Männer nach ihrem Ruf beurteilen, hörte aber Arndt wüten gegen Funk. Sie hätte singen mögen wie ein Kind im Keller, schlug sich mit den Fäusten an die Stirn, doch es tönte weiter. Sie hörte ihn schreien, dass der andere, von dem er gerügt worden war, ein Feigling sei, sich drücken wolle vor der Reise nach Deutschland. Funk hatte sich ihr gegenüber dazu nicht geäußert, sein Schweigen war ihr jedoch selbstgefällig erschienen. Und was hatte es mit dem Auftrag zu tun, den er ihr erteilte, fragte sie sich, dass sie ihn zu seinen Einkäufen begleiten sollte. Er hatte gewünscht, dass sie ihn am Stureplan bei der Wahl von Krawatten berate. Vielleicht wollte er sie ins Vertrauen ziehen. Oder war auch schon so aufgegangen im Dasein als Zivilist, dass ihn die Dinge, die sie erwarteten, nicht mehr berührten. Wozu brauchte er diese vielen Krawatten, die er sich mit der Verkäuferin anbändelnd vorm Spiegel umlegte? Und warum musste er die besten Schuhe haben, ungarische, die, wie er sagte, solch schöne, runde Sohlen haben? Er wusste Bescheid über Schuhe, war selber einmal Schuhmacher gewesen oder Angestellter in einer Schuhfabrik. Er hatte ihre Arbeit von einem großen Anliegen abgelenkt und privatisiert. Er hatte sie als Frau herabgewürdigt, zu einer Gehilfin des Manns. Sie zwang sich Verständnis ab. Die Banalisierung des Lebens, in dem sie standen, schadete nicht. Sie waren ja keine Helden, wollten keine Helden sein, der Alltag ging weiter. Warum sollte Funk nicht für seine Kleidung sorgen? Auch Henke war ja in die Oper gegangen, zusammen mit der Genossin, bei der er wohnte. Hatte sich den Rosenkavalier, die Zauberflöte angehört. Wieder redete Arndt, sie hörte den schulmeisterlichen Ton. Es entsprach der Wahrheit, dass er alles wusste über die Lage in Deutschland. Seit Jahren hatte er aus allen Teilen des Reichs Rapporte erhalten. Doch warum musste er sich vor ihr mit seinen Kenntnissen brüsten? Sie war es, die als Späherin ausfuhr. Er blieb zurück. Die Männer hielten sich für die Stärkeren, die Ausdauerndsten. Wozu aber nutzten sie ihre Stärke, ihr Ausdrucksvermögen, fragte sie sich. Sie sah den Zwiespalt, hier den Willen der Männer, im Dienst der Partei zu stehen, die die fortschrittlichsten Kräfte sammeln solle, dort das Karrierebedürfnis, die Geltungssucht. Hinter dem Kampf gegen Unrecht und Ausbeutung stand der Kampf der Männer untereinander. Und dieser Kampf wurde ebenso rasend geführt wie der gegen den äußeren Feind. Nie aber hätten sie Klickenbildung, gegenseitige Verfolgung und Ausschaltung ihrem eigenen Interessenrausch zugeschrieben. Was sie taten, folgte immer nur dem Anspruch der Partei. Tja, da war Hinke. Da waren Wahlström und Swerth. Ihren Gesichtern hatte sie sogleich angesehen, dass sie entspannt waren, und Entspanntheit entstand immer da, wo Gier und Missgunst fehlten. Ihr Blick war ohne Argwohn. Ihre Kinnmuskeln waren nicht angeschwollen. Nicht verbissen war ihr Mund. Für sie gab es keinen Unterschied zwischen der Arbeit des Manns und der Arbeit der Frau. Sie wandte sich Stahlmann zu. Sie musste sich, da sie nun fast wie in einer Grabkammer lag, in der sie, sollte sie wieder hinauskommen, diese Gedanken unausgesprochen zurücklassen würde, eingestehen, dass sie ihn liebte, wenn auch mehr auf ihre Art, als Gefährten. Stahlmann war furchtlos. Wenn er prahlte, dann nur aus Übermut, nicht um sich mit Rivalen zu messen. Er stritt sich nicht um Ämter. Sicher wäre er gern mit ihr gefahren, und nicht einmal, um Großes für die Partei zu vollbringen, sondern nur, um sie zu beschützen. Auch Luise, mit der Arndt lebte, war ihm zugetan. Sie war noch jung, kaum mehr als 20 Jahre. In ihrer Wohnung dort in Lilla-Essingen. Disponent Gatta Nummer 4 lag ihre Tochter, 4 Monate alt, im kleinen Bett in der Essnische. Stahlmann schäkerte mit dem Kind, dessen Händchen nach seinen großen, wohlgeformten, fast zarten Fingern griffen. An seinem Kopf vorbei sah sie durchs vorspringende Fenster über den Mälarstrom. Das blaue Wasser mit den weißen Segeln, das Grün der Gestade, der strahlende Himmel ließen sie einige Augenblicke lang in der Magengrube den Schmerz des Abschieds spüren. Sie war eine Wanderin. Sie reiste zwischen denen, die ansässig waren. Luise machte sich Sorgen, wie sie nun durchkommen sollten. Sprachunterricht konnte sie jetzt nur selten geben. Arndt erhielt 180 Kronen im Monat von der Partei. Das reichte für Miete und Kleidung. Doch, sagte Stahlmann, sie würden nicht zu hungern brauchen. Mit Nahrungsmitteln und Wein war er auch diesmal gekommen. Bei Arndt und seiner Gefährtin wurde nicht über den Plan gesprochen. Hier stand die Geborgenheit im Mittelpunkt, die nichts mit dem zu tun hatte, was ihren Tag erfüllte. Diese Treffen an Straßenecken, in Parkanlagen, Cafés, Bahnhofshallen, dieser hastige Austausch von Briefen und Mappen, diese schnellen Vereinbarungen, winzige, hart eingestanzte Bilder, die ein Wort, eine Geste umfassten, mitten im Getriebe von Fahrzeugen, Gehenden, Rufenden, mitten zwischen unendlichen Reihen von Bauwerken, zwischen Seen und Bäumen. Als sie bei einem Geräusch oben an den Schrauben des Lukendeckels auf die Uhr blickte, hätte sie nicht zu sagen gewusst, ob es 4 Uhr morgens oder bereits 4 Uhr nachmittags war. Sie drückte sich wieder in die Furche des Bugs, bis sie Swerths Stimme hörte. »Lotte«, rief er. Es war sonderbar, ihren Vornamen zu hören. Es war ihr, als hätte sie diesen Namen vergessen gehabt. Und als sei er jetzt zurückgegeben worden. Der Name kam auf sie zu wie eine große, unerwartete Freundlichkeit. Die Knie versagten ihr, als sie die Leiter emporklettern wollte. Swerth streckte ihr die Arme entgegen, sie ergriff seine Hände, ließ sich hinaufziehen. Und als sie dann in der Morgendämmerung auf ihre Pritsche lag, wirkte der Laut des Namens noch in ihr fort. »Iss, Lotte, du hast ja nichts gegessen, nichts getrunken. Wir fahren jetzt auf die Elbe zu. Dann fahren wir am Leuchtturm von Neuwerk vorbei, fahren die ostfriesischen Inseln entlang bis Borkum, dann in die Ems nach Delfzeil. Da musst du wieder in den Tank, Lotte. Da laden wir die Bretter ab. Dann geht es weiter zur Weser, nach Bremen. Jetzt kannst du schlafen, Lotte.« Die lange, gerade Allee, silbergrüne, wogende Felder zu den Seiten, die Lerchen jubelten, warfen sich in den Himmel, stürzten hinab, weit die Schnäbel geöffnet, fern bewaldete Hügel, Rüstig schritt er dahin. Von Weitem schon sah er sie. Am Brunnen. Sie war kleiner, schmaler, als er erwartet hatte. Auf den Schwengel der hohen Pumpe gestützt, sah sie ihm entgegen. Beim Gehen wiegte er Schultern und Hüften. Staubwölkchen wirbelten die Absätze auf. Hinter ihr ragte die Kirche über der Hagedornhecke empor. Der goldene Hahn blitzte. Beim Überqueren des weiß leuchtenden, von Birken umstandenen Vorplatzes hob er die Hand, ging auf sie zu, griff ihre Hand, die kühl war vom Eisen. Seine Stirn war breit, von ein paar waagrechten Falten durchzogen. Kinn und Mund waren wuchtig, die Lippen schmal, im linken Winkel leicht angehoben. Schmuck sah er aus, auf den ersten Blick. Doch das Verziehen des Munds glich einem bitteren oder verächtlichen Lächeln. Weil auf der linken Seite der Abstand zwischen Auge und Mund geringer war als auf der rechten Seite, teilte sich das Gesicht in zwei ungleiche Hälften. Er hat zwei Gesichter, dachte sie. Das eine geöffnet, das andere verschlossen. Über ihr Gesicht war nichts Bestimmtes auszusagen. Es befremdete ihn, dass er ihrer Züge nicht habhaft werden konnte. Mehrmals sah sie prüfend an, um irgendein Kennzeichen zu entdecken. Doch die einzige Eigenart wäre gewesen, dass ihr Blick ihm nicht auswich. Ihr Mund keinerlei Unruhe verriet. Noch als sie an dem Obelisken vorbei auf das geöffnete Tor des Kirchhofs zugingen, fragte er sich, welche Bewandtnis es mit diesem Gesicht haben mochte. Der Kies knirschte unter ihren Füßen, Ahornbäume säumten die Innenseiten der Hecke und die Hauptwege im Kreuzwerk der Gänge zwischen den Grabstätten. »Ich kannte deinen Mann, Fritz Bischof«, sagte Funk. Er wandte sich ihr zu, um zu sehen, ob ihr Gesicht eine Regung zeige, doch sie hob nur den Kopf, betrachtete das Schindeldach der Kirche. Es war eine der uralten Festungskirchen des Mellartals, aus groben, rötlichen Granitblöcken, einige Fenster lagen noch in tiefen Schießscharten. Die aufgestellten Runensteine mit ihrer Keilschrift in Schlangengewinden, ihren eingemeißelten Bildern von Booten, Tieren und Jägern, zeugten von einer noch früheren Zeit. Daneben aber, Funk beugte sich über die Tafel im Gras, lag Karin Fock begraben, die Frau eines noch lebenden und wütenden Germanen. Sie hier beigesetzt, vor 10 Jahren, frische Blumensträuße am Rand des Grabs. Es hieß, dass er, der Koloss, dieses Land um der Verstorbenen willen schone. »Blödsinn«, schrie Funk und stampfte aufgebracht an der Kirche vorbei, mit weit ausholenden Schritten, schwingenden Armen. Die Kirchentür war mit schwarzen, zerbeulten Eisenstücken von unregelmäßiger Größe beschlagen. Die klobigen Nagelköpfe standen vor. Am riesigen Griff ließ sich die Tür öffnen. Sie traten ins kühle Kirchenschiff. Mit hellgrauem Gewölbe, das Gestühl rechts und links grau und weißlich marmoriert bemalt. Der Mittelgang war wieder ein Weg über Tote. Auf den Platten der Sarkophage gingen sie. Dort, wo der Fuß aus der Klapptür der Betbank trat, waren die Schriftzeichen geglättet, ausgelöscht. An anderen Stellen war von jenen zu lesen, deren Gebeine darunter ausgestreckt lagen, von Westen nach Osten. Sie folgte ihm hinweg über Maria Samuelsdotter, die hier ruhte mit ihrer Tochter Maria Petersdotter, seit dem 9. April 1654. Er nahm Platz auf einer der Bänke, die Hände auf dem Pult gefaltet. Sie setzte sich neben ihn. »Was schaut er mich so neugierig an?« fragte sie sich. »Die Fresken, dort im Fenstergesims, sind von Johann Silvius gemalt. Die Kanzel ist ein Werk von Precht«, sagte er. »Die Namen aller Geistlichen, die Dienst taten hier seit dem 12. Jahrhundert, sind aufgeführt in der Sakristei.« Er hatte sich zuvor über den Ort unterrichtet. Das sprach für ihn. Auch Fritz hatte immer, wenn sie einen Ausflug unternahmen, wissen wollen, welche Sehenswürdigkeiten es am Ziel gäbe und was die Geschichte darüber berichtete. Überdeutlich sah sie das Gesicht ihres Manns vor sich. Auch seine Stirn war breit, hoch, von weichem, dunklem Haar umfasst. Sein Mund, sein Blick entschlossen. Doch könnten die Züge noch ebenmäßig sein, fragte sie sich, waren sie nach 7 Jahren Zuchthaus nicht zerwühlt und zerrissen? Vorsitzender des Proletarischen Kulturverbands, sagte Funk, auch mir hätte die Kulturarbeit näher gelegen als die technische Organisation, mit der ich vom Politbüro beauftragt worden war. 1930, da sahen wir, wie die politische Arbeit mit der kulturellen Arbeit zusammenwuchs, was sich seit der Parteigründung angebahnt hatte, nahm jetzt Gestalt an. Schon war manches politische Vorhaben unmerklich zu einer kulturellen Aktion geworden. Durch Aufklärung und Bildung war die Möglichkeit einzugreifen größer geworden. Es ging der Partei darum, die Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahrzehnt zu vertiefen, sie durch Einsichten zu ergänzen, die bereits von einer revolutionären Veränderung der Anschauungen sprachen. Unsere Literatur, Kunst und Musik, unser Theater, unsere Debatten erreichten ihren Höhepunkt. Alles, was in diesem Jahrhundert begonnen worden war, kam zu einer einzigartigen Entfaltung. Wir können uns heute, nachdem alles, was Ausdruckskraft besitzt, auseinandergerissen wurde, kaum mehr vorstellen, was wir damals an Forschungsresultaten, an künstlerischen Manifestationen besaßen. Es waren nicht nur die Werke eines Piscator, Brecht, Weil und Eisler, eines Groß, Dix, Schlemmer, Nolde, Beckmann und Klee, eines Döblin, Musil, Broch, Jahn oder Benjamin. Es war die gesamte Atmosphäre aus Vitalität, aus unbegrenzter Fantasie, aus Lust am Experimentieren, die das kulturelle Leben ausmachte. Jeden Tag gab es neue Entdeckungen. Wir waren gewiss, dass nun eine Umwälzung einsetzen werde, um den ganzen Menschen zu ergreifen, und die umso denkwürdiger wäre, als dieses Land zum ersten Mal überhaupt eine nationale Identität erhalten hatte. Wie aber konnte geschehen, fragte er, dass zugleich mit diesem kulturellen Aufstieg das Niedrigste, das es im Wesen der Menschen gab, zu einer Ausbreitung kam, die sich innerhalb weniger Jahre stärker erwies als alle Klarsicht? Wie konnten sich diese Meilensteine auf dem Weg zu einem besseren und gerechteren Leben so einfach von der Verdummung umstürzen lassen? Wie konnte sich dieser kritische und poetische Geist vom Pöbel vertreiben lassen? Ich erinnere mich, sagte er, wie ich zusammen mit Fritz Bischoff noch im Februar 1933 die Vorstellung hatte, ein Zusammenschluss der kommunistischen und der sozialdemokratischen Arbeiterschaft könne das Verderben aufhalten. Wir versuchten, eine neue Einheitsfront zu bilden, doch von den vielen, die wir anfangs waren, wurden immer mehr weggerissen. Wir, die wir so erfinderisch, so reich an Lösungsvorschlägen gewesen waren, verkrochen uns, flüchteten vor der Gewalt, die sich von jeglicher Kultur losgesagt hatte. »Wie kannst du es dir erklären?« fragte er, »dass die intellektuelle Kraft, die ein ganzes Jahrhundert hätte prägen können, sich plötzlich verflüchtigte. Dass ein Bauwerk, wie es uns aus Büchern, Zeitschriften, Bildern, Gesprächen und Diskussionen entgegenkam, im Handumdrehen aufgelöst war und nichts als Panik übrig blieb. Vielleicht entglitt uns die Kultur, sagte Bischoff, weil uns die Politik missglückte. Was wir für fertig hielten, waren Visionen und Utopien. Es stimmt schon, dass der Unterbau aus Erfahrungen stark war, das Bewusstsein gereift und offen. Was erdacht worden war, hätte sich auch verwirklichen lassen. Aber in vielem war es doch nur wie der Entwurf zu einer monumentalen Architektur, der Bau selbst fehlte noch. Wir sahen das Richtungsweisende, die meisten aber lebten in einer solchen Not, in einem solchen Elend, dass sie nicht genügend Energie besaßen, als ihnen die billigen Versprechungen angeboten wurden. Wir waren ja in Berlin vor der Wende nie dort zu Hause gewesen, wo die Träger der Kultur zusammenkamen, wo sie ihre Stücke und Konzerte aufführten, ihre Ausstellungen hatten. Der Kurfürstendamm war uns unbekannt. Wir waren bei den Schulungsabenden in den Straßenzellen zu finden, bei den Proben eines kurzen Agitationsspiels, zur Feier des Oktober, zum 1. Mai, zu den Wahlen. Aber ich verstehe, was du meinst, sagte sie. Auch für Fritz war es so. Ich hörte es oft von ihm. Es gab die Freude am Denken, Fröhlichkeit, wenn wir etwas ausgedacht hatten. Die proletarische Kultur, immer sprachen wir darüber, wenn ich mich jetzt aber frage, was wir darunter verstanden, Dann scheint mir doch, als seien wir ihr am nächsten gewesen, wenn wir mit dem Rad hinausfuhren, in den Spandauer Forst, zum Tegeler See, wenn wir im Paddelboot saßen, im Turnverein mitmachten, und wie soll ich es sagen, es beschwingte uns, so wie es einen erleichtert, wenn man eine Lösung findet in einem Kunstwerk. Die Kunst ist also etwas, das dem körperlichen Aufatmen ähnlich ist. Und dafür, sagte er, haben Sie Fritz für 8 Jahre angekerkert. Kassel will Heiden, sagte sie. Eine Weile saßen sie schweigend. Die Zerstörung der geistigen Werte, dachte er, ist die Folge des Antagonismus in der Gesellschaft. Da die Kräfte sich immer im Zusammenstoß mit ihren Gegensätzen entwickeln, entstand das Sinnvolle in der Kollision mit dem Überalterten, wie dies umso heftiger zurückschlug, je deutlicher die Zeichen der Erneuerung wurden. Das, was sich verändern wollte, hätte der ständigen Absicherung bedurft. Ja, wir ließen uns täuschen von dem, was wir gewonnen hatten. Vergaßen, dass es alles andere noch gab, das, was uns wieder zerstören wollte. In besonderem Grad war unser Land verseucht. Dieser Republik, der Weimarer, war eine Bedeutung verliehen worden, an die bei ihrer Konstituierung niemand gedacht hatte. Eine humanistisch-wissenschaftliche Bewegung war in ihr entstanden, die im Widerspruch stand zu den kriegerischen, gefühlsschwelgenden Traditionen. Nicht nach Weltbeglückung trachteten sie, sondern analytisch wurde vorgegangen, bestärkt durch Psychologie, Physiologie und Soziologie. Doch überall dort, wo sich Fortschrittliches bemerkbar machte, rotteten sich dunkle Kräfte zusammen, um es zu Fall zu bringen. Und so hervorragend wie die Leistungen waren, so grandios wurde auch deren Tilgung betrieben. Alles, was sich einmal befreit hatte, wurde erwürgt. Er musste zugeben, dass Trotzki, in dessen Verächtlichmachung er eingestimmt hatte, damals der Einzige gewesen war, der das Ausmaß der Gefahr erkannt hatte. Bischof blickte ihn von der Seite an, es war, als schüttle es ihn von innen her, als kämpfe er gegen ein Fieber an. Schweiß stand ihm auf der Stirn. »Ist dir nicht wohl?« fragte sie. Doch er schwieg mit verschlossenem Mund. Nicht nur in Deutschland, unter der faschistischen Diktatur, dachte er, war die Zerstörung vollzogen worden. Gleichzeitig, genau gleichzeitig, war auch in dem anderen Land, für dessen Bestehen sie kämpften, in dem Land, wo das revolutionäre Denken eine Höhe erreicht hatte, die immer noch alles überragte, was sie zustande gebracht hatten, die Wende eingetreten auf einen entsetzlichen Niedergang zu. Plötzlich begannen die Glocken oben im Turm zu läuten. 10 Uhr. In einer Stunde beginnt der Gottesdienst. »Willst du fahren?« fragte er. Sie nickte. Wieder gingen sie langsam über die Särge hin, traten hinaus auf den Friedhof, setzten sich in einer entfernten Ecke, dort, wo ein hölzerner Zaun einen Feldweg begrenzte, auf eine Bank. »Wen sie in Berlin kenne?« wollte er wissen. »Ihre Schwester habe früher in Karlshorst gewohnt«, sagte sie. »Ihre jetzige Adresse aber müsse sie erst ausfindig machen.« »Ob ihr Charlotte Eisenblätter bekannt sei?« fragte er. »Ja, sie habe von ihr gehört.« »Versuche, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Sie wohnt in Prenzlau, in der Ückermünder Straße«, sagte er. Er zog aus der Jackentasche einen Stadtplan, faltete ihn auseinander. »Du fährst über Bahnhof Gesundbrunnen zur Bornholmer Straße«, gehst dann 2 Häuserviertel die Norwegerstraße zurück. Du siehst, du bleibst in Skandinavien. Jetzt sah ihr entgeistertes Gesicht, doch ihre Züge waren so nur schwerer zu fassen. Ich brauchte ein Vergrößerungsglas, dachte er, um Linien, Zuckungen in ihrer Haut ausfindig zu machen. Es ist eigentlich der Gipsabdruck eines Gesichts, eine Totenmaske. Warum fährst du nicht selbst? Wollte sie ihn fragen. Willst du mich vorschieben als Kugelfang? Hier zu sitzen vor den offenen Feldern, über die schwarze, pfeifende, trillernde Striche sausten und über Berlin zu sprechen, als läge es nebenan, welche Vermessenheit! So könne sie nicht arbeiten, sagte sie. Adressen seien nützlich, aber die Wege dorthin, die habe sie nach eigenem Ermessen zu wählen. Sie konnte sich die Stadt nach diesem Plan nicht vorstellen. Sie kannte Eisenblätter, kannte auch Elisabeth Schumacher. Sie wusste von Henke, wo sie wohnte, aber sie sagte es nicht. Plötzlich war ihr Funk nicht geheuer. Sie brauchte nur seinen Befehl zur Reise, dann würde sie ihr Berlin finden und die Straßen, in denen sie gelebt hatte. All das, was es auf dem zerknitterten Papier nicht gab. Doch auch Arndt glaubte sie nicht, der sie vor Funk gewarnt hatte, noch ehe er eingetroffen war. Sie wurde ungeduldig, verbarg es aber, lehnte sich zurück, blickte in den Himmel mit den seligen Lerchen. Er fragte sich, ob sie imstande sei, den Auftrag zu erfüllen. Zu viele waren ausgefahren, mangelhaft unterrichtet, gleich in die Fallen gegangen. »Wie sei es denn um ihren Aufenthalt, ihr Auskommen hier bestellt?« fragte er. Sie habe ein Jahr lang, seit April 40, dem Handelsattaché der sowjetischen Botschaft Davidow den Haushalt geführt, in der Smetsbaksgata im Stadtteil Gerdet. Vor einem Monat habe sie gekündigt. Ob die Polizei nachgeforscht habe, wovon sie jetzt lebe, fragte er. Das war ein Verhör. Ja, sie sei zu Lundquist bestellt worden, habe ihm gesagt, sie wolle sich nach einer neuen Anstellung umsehen. Funk wünschte, dass sie ihm das Aussehen des Polizeibeamten beschrieb. »Er sieht aus wie ein Fuchs«, sagte sie, »hat eng nebeneinander liegende Augen. Ähnelt Heydrich, seinem Chef«, sagte Funk und zeigte wieder auf den Stadtplan. »Hier, Moritzstraße 3, an der Prinzenstraße in Kreuzberg, da wohnen die Eltern meiner Frau.« »Diese Adresse muss unter Beobachtung stehen«, sagte sie sich, entschlossen, die Straße nie zu betreten. »Er will mich auffliegen lassen«, dachte sie. »Arndt hat doch recht. Er will beweisen, dass die Arbeit in Berlin unmöglich ist.« Menschen gingen jetzt auf den Wegen zwischen den Gräbern. Sie strebten dem Kircheneingang entgegen. Die Orgel brummte im Präludium wie eine Schiffsmaschine. Funk legte die Karte zusammen. Sie erhoben sich, öffneten die Schranke am Zaun, gingen hinaus zu den Feldern. Er zündete sich die Pfeife an. Sie hörte, wie der Schaft zwischen seinen Zähnen knirschte. Gierig sog er den Rauch ein. Und dann, während sie lange Wege gingen durchs Gehölz, über Hügel, an Gehöften vorbei, rings um die Insel, bis zum Schlosspark, wo die marmornen Nymphen anmutig standen zwischen den Trauerweiden am Teich, erklärte er ihr die Knotenpunkte des Parteinetzes in Berlin, so wie er es nach allen Auskünften errechnet hatte. Sie musste sich die Namen derer einprägen, die aufzusuchen, denen Schriftstücke zu übermitteln, bei denen Berichte über die gegenwärtige Lage einzuholen waren, und wenn sie zu einem Urteil gelangt sei, solle sie eine Annonce aufgeben im Völkischen Beobachter. Halte sie sein Nachkommen für möglich, solle sie schreiben: »Kinderreiche Familie sucht dringend Haushilfe.« Wolle sie warnen, so müsse es heißen: »Benötige Hilfe für frauenlosen Haushalt.« Nun musste sie lachen. Sie wusste nicht warum, aber sie fand die Texte so komisch, dass sie noch lachte, als über ihr der Deckel des Trimtanks geöffnet wurde. Wie war sie durchdrängt worden von Einsichten? Wie erleuchtet würde sie sich in ihre neue Region begeben? Welcher Kultur, welcher Kunst würde sie dienen, ohne es sich anmerken zu lassen? In gegebenem Falle alles vergessen, so tief vergessen, dass keine Folter es herausholen könnte. Fröhlich von den Schatten der Lerchen umhuscht, kletterte sie die Leiter empor. Svert führte sie zur Kajüte. Es war am späten Nachmittag, Freitag, den 25. Juli. Die Ferm hatte in einem Becken des Werftgebiets bei Gröppelingen, nördlich von Bremen, angelegt, weil der Binnenhafen der Luftangriffe wegen nicht befahrbar war. Die Landungsbrücke war ausgeschoben worden, der Lotse hatte das Schiff verlassen. Die letzte Phase an Bord, die Stunde des Abschieds. Fast einen Monat hatte sie in dieser Kajüte verbracht. Noch einmal nahm sie den kleinen Raum in sich auf. Jeder Fuge zwischen den Bodenplanken, jeder Niete in den Wänden, jeder Schraube in den Messingbeschlägen versicherte sie sich. Nicht nur Svert und Starkenberg war sie verbunden, sie wusste, dass sie auch anderen Mitgliedern der Besatzung, die sie nie gesehen hatten, vertraut geworden war. Sie spürte, dass die Gedanken vieler auf sie zukamen, ihr Mut zusprachen. Als sie ihren Beutel aus dem Spind hervorzog, presste sie das Gesicht in den gelben Gummimantel, dessen Geruch ihr von den Stunden, als sie dort versteckt stand, innig bekannt war. Deutsches Geld für die nächsten Tage, Lebensmittelkarten hatte sie bereitgelegt. Svert beschrieb ihr, wie sie am Gelände des Güterbahnhofs und an den Laubenkolonien vorbei zur Gröpelinger Heerstraße käme.